Ein anderes Zitat. Siehe, das Streben nach Vollkommenheit ist eine der gefährlichsten Krankheiten, die den menschlichen Geist befallen können. Steht in einer Ansprache des französischen Senats an Napoleon I. zu lesen. Jedes psychologische Extrem enthält im Geheimen seinen Gegensatz oder steht sonst wie mit diesem in nächster und wesentlicher Beziehung, schreibt C.G. Jung. Und mit einzigartiger Klarheit beschreibt Lao Tse bereits vor 2,5 Jahrtausenden das Aufkommen des Bösen durch die Hinwendung zum Guten. Er schreibt, der große Sinn ward verlassen, so gab es Sittlichkeit und Pflicht. Klugheit und Erkenntnis kamen auf, so gab es große Lügen. Die Blutsverwandten wurden uneins, so gab es Kindespflicht und Liebe. Die Staaten kamen in Verwirrung und Unordnung, so gab es treue Diener. Damit ist nichts erklärt, aber eine Grundgegebenheit unserer Welt doch beschrieben. Wer das Summum Bonum will, herstellen will, schafft damit auch bereits das Summum Malum. Das kompromisslose Streben nach dem höchsten Gut, sei es Sicherheit, Vaterland, Friede, Freiheit, Glück oder was immer, ist eine Patentlösung oder, mit Verlaub, Herr Geheimer Rat, eine Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft. Bloß bitte nur nicht laut weitersagen, wenn Sie in gewissen Ländern leben, denn sonst landen Sie in einem Umschulungslager oder die Friedenskämpfer schlagen Ihnen den Schädel ein. Ja, das Umschlagen von Quantität in Qualität, das ist so eine andere bittere Erfahrung, die man als Problemlöser immer wieder feststellen kann. Eben der naive Glaube des grenzenlosen Erweitern Könnens, der dann plötzlich an einem Punkt ankommt, wo es nicht weitergeht, sondern wo Quantität, sinnlose Vergrößerung, in eine ganz andere Qualität umschlägt. Wir sehen das immer wieder zum Beispiel bei raschen Anwachsen von menschlichen Bezugssystemen. Ein ganz besonders eindrückliches Beispiel für mich ist das, was im Silicon Valley in den vergangenen Jahren immer wieder passierte. Eine kleine Firma unter Leitung irgendeines genialen Erfinders mag mit 16 Personen begonnen haben und gerade aufgrund des Erfolges innerhalb weniger Jahre bei 1600 Angestellten und Mitarbeitern angekommen sein. Und auf dem Wege dahin kommt es jetzt eben zu diesem Umschlagen von Quantität in Qualität. Die Firma, das Unternehmen ist nun plötzlich ein Monstrum. Früher, so heißt es, kannte jeder jeden. Früher arbeiteten wir zusammen. Jeder wusste, was der andere tut. Wir waren eine große Familie. Und jetzt ist es ganz einfach eine gespenstische, unmenschliche Sache. Das meine ich, wenn ich sage, das Umschlagen von Quantität in Qualität. Es kommt zu etwas ganz anderem.